Erfahrung und wünschen gute Fahrt. HR3 Club Night. Heute mit DJ Mark Spoon und seinem Gast Josh Wink. We'll be right back. H3 Club Night bis Mitternacht heute mit DJ Mark Spoon und später kommt noch Josh Wink als sein Gast dazu, so gegen 22 Uhr. Mittlerweile 21.31 Uhr, H3 Radioservice und wir haben keine Meldungen über Verkehrsstörungen.

HR3 Club Night noch bis Mitternacht und Max Bohn ist an den Turntables und Josh Wink ist unterwegs ins Studio. 22 Uhr, HR3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen und wünschen weiter gute Fahrt. Das ist Max Boon live aus dem Hessischen Rundfunk und das ist die HR3 Club Night. Don't get it down. Ich habe da auch einen Gast, ist der Josh Wink. Talk like this. Sollte einlaufen. Get in the groove. Let's do it. Ist neue Laurent Garnier, The Ho. Like I said, Mark Spoon, Club Night, HR3 live. Ja, ich freue mich sehr, einen guten Freund begrüßen zu dürfen, das ist der Josh Wink. Jose Wink. Ich übergebe jetzt mal die Blattspieler an den Josh Wink aus Philadelphia, glaube ich. Enjoy the trip. Thank you. Look, I've tried to be reasonable. Now I'm tired of talking. If you can't understand it's over, then all I can say is this. Oh, Lewis, don't worry about that girl. Come on, let's go out and party. Man, I wish you'd just leave me alone. Just grab your hat. Come on, let's go. Here. Took you long enough. Make sure you lock your doors. Thank you. Theater Club Night auf HR3 natürlich, wo auch sonst. Mit einem Gast aus Philadelphia, mit Josh Wink, der ist heute Nacht noch zu sehen. Und zu hören in Heidelberg im Normal und später dann in der Box hier in Frankfurt. Gesehen haben die Fans der Frankfurter Lions seit langer Zeit mal wieder einen Sieg der Lions. 4-1 gegen die Kaufbeurer Adler. Das heißt, der Einstand von Trainer Peter Obreser ist gelungen. 22:31 HR3 Radioservice. Wir haben nach wie vor keine Meldungen. We'll be right back. Thank you.

TH3 Club Night geht in die letzte Stunde mit Mark Spoon und seinem Gast Josh Wink. Und das heißt, es ist 23 Uhr, HR3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen. hello, hello, Frankfurt. Thank you for listening for the past, God, I don't know what, how long have I been here? Yeah, around 1 hour. Got so quiet in here. There we go. Yeehaw! All right. Got around 5-10 minutes left, and Herr Mark Spoon will be on next. Keep you grooving. Say thanks. Also, tonight, later, if you get a chance, around 55 minutes, I'll be at Club Normal in Heidelberg, and then at 4 o'clock right here back in Frankfurt at the Box. So if you have a chance to take a nap, make some love as you listen to the Mark Spoon mix music, and I'll see you in the springtime. Ciao. Thank you. Josh Wing live in the mix. Like I said, Josh Wink live in the mix. Tausend Dank. Kleine Premiere. Das ist eine neue German Spoon. neues Bass Rock, Follow Me heißt das Teil. Kaufen. Und das Teil davor war eine neue German Spoon von dem neuen German Spoon Album, was jetzt bestimmt irgendwann in dem Jahrzehnt noch kommt. Thank you. Endspurt in der H3 Club Night mit Mark Spoon noch bis Mitternacht. 23.30 Uhr H3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen. Die neue BBE, Emmanuel Top, leider gut. Und das ist nach wie vor die H3 Club Night live aus dem Hessischen Rundfunk. Mich geht's später noch für ein paar Stunden im Airport in Würzburg zu hören. Und der Josh Wink, der vorhin aufgelegt hat, legt nachher in Heidelberg im Normal auf. Neue BBE. Stimmt, danach legt der Josh Wink, harter Arbeiter aus dem Amerikaland, noch in der Box auf um 4 Uhr morgens. Auch für alle Mädels, lecker Kerl schon der Typ. You're gonna take my heart. everything we say and do. Ja, das ist nach wie vor der Mark Spoon live aus dem Hessischen Rundfunk mit der Club Night. Letzte Platte. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss. Like I said, tausend Dank, ciao, see you.